Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 355, die Welt ist ein Dorf. Ja, jetzt habe ich hier mir extra heute Morgen einen Schwarztee gemacht, was heißt heute Morgen, vorhin, und jetzt ist er schon wieder leer. Ne? Also so gierig bin ich heute irgendwie und jetzt weiß ich gar nicht, was ich ohne Tee machen soll. Soll ich jetzt überhaupt einen Netcast machen? Ne? Weiß nicht, also... So, keine Ahnung. Auf jeden Fall war nicht viel los diese Woche im Android-Bereich, ja. Als Thema habe ich allerdings was Interessantes von Xiaomi zu berichten. Eigentlich etwas Trauriges, aber naja. Und ja gut, ich habe letztendlich zwar ein paar News zusammenbekommen, aber ich habe mich sehr gewundert, warum so wenig los war diese Woche im Android-Bereich. Vielleicht konzentrieren sich jetzt alle auf die Google I.O., ja, die noch kommt. Das wird auch ein Thema sein. Bei den News jedenfalls. Und bei der Community habe ich noch was. Und natürlich auch die App der Woche. Aber zum Thema Xiaomi. Nein, das war nicht mein Schwarztee, den ich schon ausgetrunken habe. Das war nicht das Thema. Ja. Sondern Xiaomi will nicht so recht international auftreten. Ja. Immer mal wieder gab es Hinweise drauf, dass Xiaomi auch in Europa und in den USA ihre Geräte verkaufen will. Hugo Barra wurde ja sogar, so munkelt man, von Google abgeworben, aber vorher bei Google, dann ist er eben zu Xiaomi gegangen. Aber der hat Xiaomi auch schon wieder verlassen. Ja, und zuerst kamen Spekulationen auf, dass einfach nicht genug Kapazität bei Xiaomi vorhanden ist, um den US-Markt zu bedienen. Oder den europäischen Markt. Warum auch immer hier das nicht passiert, es ist sehr, sehr, sehr schade. Ja. Xiaomi gab jetzt bekannt, dass sie mit den neuen Modellen, wie zum Beispiel dem Mi 6, eben nicht in den USA und nicht in Europa präsent sein wollen, haben also zumindest mal für diese Produktgeneration wieder den europäischen und den amerikanischen Markt abgehakt. Sie wollen sich weiterhin auf ihren Kern konzentrieren, und das sind die 30 verschiedenen asiatischen Länder, die hier dann versorgt werden mit Produkten. Und auch hier wird wieder gesagt, dass Xiaomi eigentlich eine relativ kleine Firma ist und dass sie sich eben deswegen nur auf diese Kerngeschäfte konzentrieren, beziehungsweise auf diese Geschäfte in den Kernländern. Ja. Tja, schade ist es, das Mi 6 war sehr, sehr vielversprechend, auch das Mi Mix, ja, 6 Mix, ne? Das sah auch sehr, sehr schön aus. Da bin ich mal gespannt, wenn das Smartphone, das Essential von Andy Rubin auf den Markt kommt. So, das erste Bild, was ich da gesehen habe, das war sogar was Offizielles, hat eigentlich genau ausgesehen wie das Mi Mix, zumindest in der oberen Partie. Aber ich denke, da wird es dann sowieso auch immer weniger Möglichkeiten geben bei sogenannten bezellosen Geräten, also randlosen Geräten. Hier ist so gut wie kein Rand vorhanden. Ja, wie soll denn das dann auch nicht ähnlich aussehen? Wenn man einfach nur noch ein Display hat, dann hat man einfach nur noch ein Display. Ja, also da gibt es gar keine Designmöglichkeiten mehr, zumindest nicht auf der Vorderseite. Und die Rückseite sieht natürlich wieder anders aus und natürlich auch die Ränder. Aber wie gesagt, das ist eine andere Sache. Nur schade ist, dass es dieses Gerät eben dann offiziell nicht gibt. Inoffiziell ist es auch nicht so optimal. Ganz einfach aus dem Grund, weil die Bänder, die LTE-Bänder immer wieder Schwierigkeiten machen, und Geräte, die eben für den asiatischen, sprich chinesischen Markt gemacht wurden, die haben in der Regel Probleme oder funktionieren eben nicht auf den Bändern, die bei uns oder auf dem Band, das bei uns oft genutzt wird, und somit ist es nicht praktikabel. Man kann es eigentlich dann nur noch richtig als 3G-Gerät benutzen, ja? Was natürlich dann wieder sehr, sehr schade ist. Ja? Das sind natürlich auch lizenzrechtliche Geschichten, ganz klar. Da wird man auch nicht jetzt eine schnelle Lösung finden können. Und deswegen, ja, bleibt dann halt immer so ein fader Nachgeschmack, wenn man ein Gerät direkt aus China importiert, zumindest bei Smartphones, ist dann eben nicht gewährleistet, dass es LTE-mäßig richtig funktioniert. Ja, und damit fallen eben auch interessante Geräte aus. Der US-Markt gilt ja als besonders schwierig. Sony hat es auch schon erfahren, die einfach keinen Fuß fassen konnten mit ihren Xperia-Modellen, obwohl sie eigentlich auch von der amerikanischen Presse her immer sehr gelobt wurden bei den meisten Xperia-Modellen jedenfalls im High-End-Bereich. Aber so einfach ist es nicht, weil da gibt es eben auch die Carrier, die Netzbetreiber, und die sind da schon recht brutal. Ja. Da spielt man zu den Regeln von den Netzbetreibern oder man spielt gar nicht. Ja. Und auch das ist natürlich ein Problem bei so einer Firma wie Xiaomi, die da eben ja, generell sich vielleicht nicht ganz so in ihren Geräten Sachen vorschreiben lassen will. Da muss man also schon ziemlich Marktmacht haben, um da was auf die Beine zu stellen. Und ja, deswegen ist es wohl schwierig. Xiaomi leider dann ohne Chance, so denken die jedenfalls, und deswegen keine Xiaomi-Geräte in Europa und den USA. Also keine Smartphones. Die anderen Geräte kann man ja übrigens auch importieren. Also Xiaomi, die haben einen offiziellen Store, und da kann man auch auswählen, aus welcher Region man eben kommt, und dann kriegt man entsprechend auch den Shop, und dann kann man dann verschiedene Geräte bestellen. Wie gesagt, Xiaomi lässt offen, ob man so auch ein Smartphone bestellen kann, ja, aber das wird dann eben aus den genannten Gründen nicht groß was bringen. Übrigens, Xiaomi hat sehr, sehr interessante Produkte. Ich sag nur mal der Ninebot Mini. Ja? das ist so eine Mischung zwischen diesen kleinen Hoverboards. Ja? Sind natürlich keine echten Hoverboards, sondern diese, ja, die nennen sich halt Hoverboards. Ja? War einer schneller. Und einem Segway. Ja? So ein Mittelding quasi. Ja? Faszinierend, was die so alles im Angebot haben. Ich gehe mal hier jetzt und guck mal auf den Shop. Ja, so. Also es gibt wirklich sehr interessante Sachen. Die haben von LEDs LED Schreibtischlampen, ja, bis zu dem Saugroboter. Ja, haben die eigentlich alles Mögliche. Drohnen haben die auch. Ja. TV-Geräte, übrigens das MyTV. Und auch die MyBox, also so eine Art Set-Top-Box. Ja. Powerbanks. Ist schon, schon lustig. Ja. Natürlich haben alle diese Geräte was Besonderes. Ja. Zum Beispiel diese LED-Desklamp, die nennt sich Smart Desklamp, ja, mit 4 Lichtprofilen, die man einstellen kann. Ne? Ja, irgendwas müssen die sich ja unterscheiden. Ne? Ganz klar. Ja, also, ich find's ehrlich gesagt schade. Ich würde mir wünschen, dass gerade Xiaomi als Player hier bei uns auftauchen würde. Ich glaube, das wäre ein ganz großer Innovationsschub, ja, für die Sachen. für die, nicht nur für die Smartphones, sondern auch für viele andere elektronische Produkte. Ja. Also ich finde es schade. Naja. Gut, ich komme mal zu den News. Was hat Google denn gegen Japanisch? Das Gboard-Update ist mal wieder bezeichnend dafür. Man hat in der Tastatur, also Gboard, ja, nennt sich ja die Tastatur, sehr viel integriert, sehr viele Sprachen. Ja. Insgesamt sind es 185 Sprachvarietäten. Ja, also es hat verschiedene Dialekte auch mit drin. Das ist bei Ländern, gerade wie zum Beispiel in Indien, ist das sehr wichtig. Deswegen kam mit diesem neuen Update neue indische Sprachen dazu. 22 neue indische Sprachen. Jetzt denkt ihr, ja, Moment, ja, indisch halt. Nein, das sind... in Indien gibt es mehr als eine Sprache. Ja, die unterscheiden sich teilweise wenig, teilweise aber stark auch. Ja. Bekannt sind zum Beispiel weltweit Sanskrit, ja, und vielleicht noch Punjabi, ja, um nur die zweimal zu nennen. Aber es gibt noch viele, viele andere. Und die würden jetzt alle integriert, zusätzlich zu vielen, vielen anderen Sprachen, eben wie gesagt 185 Sprachversionen. So. Und was nicht drin ist, ist Japanisch. Also ich kann Swahili auswählen, ich kann Javanesisch auswählen, aber es gibt kein Japanisch. Japanisch ist eine eigene App, eine eigene Tastatur, und die ist, und das ist meiner Meinung nach vollkommener Blödsinn. Ja, also ich brauche genau drei Sprachen, das ist Deutsch, Englisch und Japanisch. Ja, und da muss ich für das Japanisch muss ich eine eigene Tastatur installieren, ja. Und die Bedienung von der Tastatur ist grottenschlecht, und vor allem ich muss umschalten, ja, und das ist absolut blöd. Ich benutze manchmal in einer Nachricht, ja, benutze ich drei Sprachen. Ja, genau, so solche Nachrichten schreibe ich auch, ja. Mehr als man denkt. Und da muss ich zumindest einmal die Tastatur wechseln. Zum Glück ist es so, dass Gboard jetzt zwei Sprachen gleichzeitig aktivieren kann. Das heißt, Deutsch und Englisch geht zum Beispiel. Da muss ich auch nichts mehr switchen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist also für mich ein absolut wichtiger Punkt. Sonst könnte ich das Gboard auch gar nicht benutzen. Und dann, aber wenn ich was in Japanisch tippen möchte, dann muss ich auf die Tastatur umschwenken. Und das hat auch nichts mit der Eingabemethode zu tun. Überhaupt nichts. Ja. Das geht ja zum Beispiel auch in diesem Indisch so, ja, in verschiedenen indischen Sprachen. Da wird das genauso gehandhabt. Ja. Warum? Was heißt es? Die Eingabe erfolgt in der Regel über eine Romaji-Tastatur, das heißt also über die normale ähnliche Tastatur, wie wir sie eben auch haben, auch wenn die Zeichen, die dann rauskommen, ja ganz andere sind. Ja. Und das geht dann eben so, dass diese Romaji, die zum Beispiel bei Japanisch die Romaji-Lautschrift eben getippt wird, ja, und die dann umgesetzt wird in Japanisch. Das ist aber keine große Sache. Es gibt auch andere Tastaturen, die haben Japanisch integriert, und wie gesagt, diese Methode wird auch bei dem Indisch angewendet und funktioniert eben da ja ohne Probleme. Ich gucke jetzt hier gerade mal bei mir Virtual Keyboard, Gboard Einstellungen, so, und dann gucke ich mal bei den Sprachen. Ja, genau. Also ich sehe da keinen Grund, warum Japanisch, übrigens, soweit ich weiß, ist auch das Chinesisch nicht mit drin. Das ist auch eine eigene Pinyin, aber dafür gibt es meiner Meinung nach keinen Grund. Das könnte hier wunderbar integriert sein. Ich weiß nicht, was da Sinn der Sache ist. Ja, warum man das so nicht macht. Zumal die Umschaltung bei Google oder bei Android ist also wirklich eine absolute Katastrophe, wenn ich irgendwas eintippen möchte und muss dann die Tastatur, zum Beispiel die japanische Tastatur eben wechseln. Das ist absoluter blödsinniger Horror, ja, wie man da die Tastatur umschalten muss. Da muss dringendst was gemacht werden. Das geht so nicht mehr. Ja. Das ist einfach so nicht okay, finde ich. Ja. Ja, vielleicht habe ich auch nicht so, oder vielleicht gibt es auch die Probleme nicht so häufig, aber gerade in Japan, ja, wo auch immer mehr englische Worte jetzt benutzt werden, und so Modeerscheinungen und auch zum Beispiel bei internationaler Korrespondenz, ja, da ist auch in Japan die Hauptsprache Englisch, ja, bei Business, obwohl Hauptsprache nein, nicht, ne? Die lassen sich da immer noch so ein bisschen so ähnlich wie Frankreich, ja, also die bestehen da schon noch auf ihrer Sprache, anders wie bei den meisten europäischen Ländern, ja. Aber trotzdem ist es dort auch normal, dass man im Business-Bereich eben auch einige englische Begriffe benutzt. Und um die einzugeben, braucht man dann eben eine englische Tastatur. Klar, man kann die Romajis natürlich auch eingeben, also unsere Schriftzeichen, ja, unsere Buchstaben kann man auch eingeben in der japanischen Tastatur. Nur ist es genauso eine Katastrophe, ja, wie die japanische Tastatur für Leute, die hauptsächlich, sag ich mal, in Englisch oder in Deutsch schreiben, die einzusetzen. Also es ist eine Katastrophe. Und ich glaube, das kostet auch Google einiges an Marktanteil in Japan. Da ist nämlich Apple mit dem iPhone ganz groß da. Warum? Weil es einfach nur die Sprache einfach so integriert ist, fertig. Ja, Ende. Ja, ist einfach integriert. Ja, und warum auch nicht? Also das setzt sich eigentlich heutzutage einfach voraus. Ne? Ja. Naja. Okay. Ich gehöre wahrscheinlich zu den 1%, die japanische Schriftzeichen benutzen wollen. Ja. Vermutlich. Trotzdem gibt es keinen Grund, warum das eine separate App sein soll. Wenn Javanesisch, ja, und Indisch, und na gut, Indisch gibt es ein bisschen mehr, aber Javanesisch, ja, Swahili oder andere Sprachen, von denen ich noch nie in meinem Leben was gehört habe, ja, also ich glaube, da ist die Nutzung noch geringer als die Nutzung von Japanisch, ja, in Europa. Ja. Schließlich ist bei uns die Anime-Welle ja immer noch im vollen Lauf, ja, und tja. Da wird das ein oder andere auch mal gerne in Japanisch getippt. Ne? Genau. So, das ja. Gut, dann machen wir weiter. Bevor ich mich hier wieder ärgere. Also, ihr merkt ja, in den letzten Monaten oder Wochen gab es keine Sendung, ohne dass ich Kritik an Google äußern musste. Und langsam, muss ich sagen, geht mir das wie gewaltig auf den Keks. Ich weiß nicht gerade, was bei Google los ist, aber im Moment sind die auf dem besten Wege, mich so richtig zu verkraulen. Die machen momentan einen Misthaufen nach dem anderen und ich habe überhaupt keine Ahnung, was bei denen los ist. Da muss irgendwas in Gange sein. Ansonsten kann ich mir diese Inkompetenz nicht vorstellen, die es vorher bei Google überhaupt nicht gab. Also wenn man von dreiviertel Jahr oder von einem Jahr mir gesagt hätte, was Google für ein Mist baut, hätte ich gesagt, ja, das ist doch nicht IBM. Ja, sind wir hier bei DHL oder was? Nein. Aber mittlerweile machen die genau das, ja, einen Mist neben dem anderen und ich weiß nicht, was da los ist. Google Home verbocken sie momentan total, ja, habe ich letzte Woche schon drüber gesprochen, total. Irgendwas ist da im Gange, ja, oder eben nicht im Gange. Amazon hingegen erweitert Alexa mit Echo Look jetzt. Das hört sich fast an wie ein Scherz. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine Kamera jetzt gibt mit integrierter Alexa-Funktion, ja, und die nennt sich dann Echo Look. Und diese Kamera, die hilft einem zuerst mal, ja, da komme ich gleich schon mal dazu, beim Anziehen. Ja, also das heißt, wenn man sich dann anzieht, ja, und dann kann man sagen, okay, take a photo oder take a video und dann kann man sich dann quasi am Smartphone sozusagen anschauen, ja, wie so ein quasi elektronischer Spiegelvorteil, ne? Man kann auch nach hinten, man kann auch hinten gucken, wie man von hinten aussieht, ne? und ja, das ist quasi, da ist quasi Echo mit integriert. Jetzt ist das natürlich vollkommener Unsinn, meiner Meinung nach. Also ich meine, sorry, ja, das mit dem hinten angucken ist zwar schön, aber das ist ja irgendwie abstrus, ja. Nur ich glaube, das ist hier nur ein kleiner Anfang mit dem Echo Look. Das keineswegs abziehen sollte auf den Look jetzt. Im Moment wird das zwar beworben, ja, perfekt zum Anziehen, aber da werden noch ganz andere Sachen mit möglich sein. Überlegt euch mal, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, das Amazon Look als Raumüberwachung einzusetzen. Das bedeutet als Bewegungsmelder. Ja, wenn also die Wohnung verlässt und man sagt, also das ist jetzt reine Spekulation von mir, ja, aber das wäre absolut technisch ohne weiteres möglich, dass man dann sagt, Alexa, überprüf meine Wohnung, ja, oder schalte dein Alarmsystem ein, zack. Und dann ist die Kamera aktiv und sobald sich in der Wohnung etwas bewegt, wird es zum Beispiel aufs Handy gemeldet, inklusive dem laufenden Video, ja, für eine gewisse Zeit, ja, was gerade in der Wohnung abgeht. Ja, also eine wunderbare Überwachungsanlage für die Wohnung. Ja. Das wäre zum Beispiel möglich. Aber auch ganz andere Sachen, ja, zum Beispiel für Video Chats könnte man das nutzen, ja, über die entsprechende Smartphone-App hätte man da eine separate Kamera, damit man sich nicht immer das Smartphone, also direkt ins Gesicht halten muss, ja, in die Fresse wollte ich eben gerade sagen, sorry, ich bin heute irgendwie ein bisschen derb unterwegs, glaube ich. Aber ihr kennt das sicherlich, ne? Da hält man das Smartphone so, dass man den anderen gut sieht und stellt dann fest, ups, ich bin ja überhaupt nicht gut auf der Kamera zu sehen. Dann dreht man das so, dass man sehr gut auf der Kamera zu sehen ist. Dann sieht man aber das Bild wiederum nicht so optimal. Also es ist so ein gewisses Hin und Her und so eine separate Kamera, wie es das ja schon mal gab, also so Webcams, ja, die man eben anschließt an Computern und stellt die dann nebenhin, ne, die dann eben mit integriertem Alexa, na, stellt euch mal vor, mit der entsprechenden App könnte man dann sagen, Alexa ruft dann Rio vom Uncast an, ja, und dann baut er eine Verbindung auf und schaltet die Kamera an und ich sehe dann, ah, da kommt ein Anrufer, so, oh Gott, man, zieh dir was an, nein! Ja, also, das hätte ich zu. Aber, ne, bitte macht das nicht. Aber, ja, also da gibt es so viele Möglichkeiten, was Alexa dann mit einer Kamera, ja, eben anfangen kann, mit einer Wireless-Kamera, ja. Das ist jetzt noch gar nicht abzusehen. Außerdem ist in diesem Echo Look dann auch ein komplettes, vollwertiges Amazon Alexa Echo System integriert, was eben bedeutet, dass da wieder eine neue Zielgruppe aufgetan wird. Ja, kein Stillstand bei dem Echo. Im Gegenteil, es kommen immer wieder neue Sachen. Und Amazon hat auch offenbar reagiert auf die Ankündigung von Google. Google hat ja wenigstens etwas letzte Woche richtig gemacht, oder vorletzte Woche. Die haben nämlich angekündigt, dass die API für die Entwickler, um mit dem Google Assistant in Verbindung zu treten, also jetzt freigegeben wird. Das heißt, die Entwickler können in ihre Apps selbst also Funktionen für den Google Assistant einführen, sodass man eben bald theoretisch über sein Smartphone alle möglichen Apps auch über den Google Assistant steuern kann, sofern das die Entwickler eben nutzen, einbauen. Und jetzt haben auch bei die Leute bei Amazon da reagiert und haben im Prinzip für Entwickler eine Schnittstelle auch jetzt hier eingebaut, um eben besser Ich meine, diese Schnittstelle für Entwickler gibt es sowieso schon, ja, bei dem Amazon Echo, ja, also für Alexa. Nur hier wird nochmal deutlich mehr Freiheiten geboten für die Nutzung. Zum Beispiel wurden Funktionen für die Entwickler integriert, wie zum Beispiel das Flüstern, ja, also dass Alexa jetzt flüstern kann, ja. Die Sprachsteuerung, also die Sprachausgabesteuerung wurde verbessert, ja. Und man kann jetzt sogar ungewünschte Wörter auspiepsen. Ja. Und das Ganze wird dann zusammengefasst oder ist zusammengefasst in der sogenannten Speech Synthesis Markup Language, also sowas wie HTML für die Sprachausgabe, SSML nennt sich das Ganze. Und damit können dann eben die Apps drauf zugreifen und eben hier eine persönliche, also eine App-spezifische Ausgabe machen, ja? Was vielleicht für einige Entwickler sehr, sehr interessant sein könnte, ja. Und man lässt da auch Möglichkeiten offen, so dass man zum Beispiel auch eine Roboterstimme nachahmen kann, ja. Was sicherlich auch lustig sein kann. Ne? Also auch hier, Amazon ruht sich überhaupt nicht auf, macht weiter ohne Ende und es gibt jetzt übrigens, also diese sogenannten Skills, ja, da bin ich ehrlich gesagt nicht so dahinter gestiegen, aber es gibt in dem Marketplace, also jede Menge Alexa Skills, ja. Und da gibt es momentan über 12.000 Alexa Skills, ja. Das ist ganz interessant, ja. Also im Prinzip sind das Sprachausgabe-Erweiterungen sozusagen, ja, diese Skills. Äußerst faszinierend. Und da merkt man auch, dass das offene System, das ist ja gerade das Lustige, dass das angeblich super geschlossene System in Wirklichkeit offener ist, als bisher der Google Assistant ist, der eigentlich eher ein offenes System darstellen soll. Ja, also, im Prinzip hinkt Google mit dem Assistant, mit Google Home dermaßen weit hinterher im Moment, dass es fast schon traurig ist und man könnte gerade meinen, dass man Mitleid haben müsste mit Google, mit dem Google Home momentan. Ja, also jetzt kommen die mit der API raus, die gibt's bei Alexa schon Ewigkeiten, ja. Und jetzt arbeiten die hier schon an den Feinheiten und geben diese Speech Synthesis Markup Language frei. Also das ist schon echt der Hammer. Ja. Da ist es, ich weiß echt nicht, wie die das nochmal aufholen sollen. Und Leute, ich hab's schon mal gesagt, aber ich bin so knapp davor, mir ein Amazon Echo zu holen. Ich hab wirklich keinen Bock mehr zu warten, bis Google den Hintern hochbekommt. Ja. Und das könnte dann auch wirklich Auswirkungen haben, ja, für das ganze Ökosystem, weil normalerweise bin ich nämlich jemand, der seine Sachen an einem Ort hat, ja, und gibt auch kostenlos unbegrenzter Zugang, Cloud-Speicher für Prime-Kunden, ja, bin ich eh schon, für meine Fotos, Videos und so weiter abzulegen, ja, und dann, das für mich ist das eigentlich nur, ja, ein kurzer, schmerzloser Umstieg vom Google Earth weg. Ja, so weit bin ich zwar noch nicht, aber die Sprachassistenten werden bei mir immer wichtiger, vor allem zu Hause stehen, daheim, draußen, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht. Ich laufe nicht draußen auf der Straße rum, pull mein Handy an, zumal es auch draußen so laut ist, dass man wirklich schreien muss. Mit Google habe ich sowieso immer ein schlechtes Gefühl. Ne? So, ey Google, jetzt mach mal! Was ein Wetter! Ja, und so. Es geht einfach nicht, ne? Ja, aber auf jeden Fall, für daheim ist es sehr, sehr nützlich. Und ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt, warum kann man den Google Assistant auf dem Smartphone nicht nutzen wie das Google Home? Erstmal, weil das dafür ausgelegt ist, dass man auch hin und wieder mal aufs Display guckt. Nützt mir zum Beispiel gar nichts, wenn ich zum Beispiel sage, so und so, jetzt guck mal nach Informationen zu was weiß ich, zu Disneyland, ja, und dann sagt er mir, ja, ich habe diese Webseiten für Disneyland gefunden. Ja, schön. Und habe ich schon probiert, ne? Lest den ersten Eintrag vor, also so blind, ne? Geht nicht, also macht er nicht. Lest es nicht vor. Beim Google Home ist natürlich, gibt's kein Display, von daher muss alles über Sprachausgabe funktionieren und dann läuft es auch anders ab. Oder wenn ich zum Beispiel sage, zeig mir meine Nachrichten, ja, oder lies mir meine Nachrichten vor, ja, dann zeigt er mir die neuesten Nachrichten, also die meine Mails auf dem Display an, aber er liest sie nicht vor. Oder meine SMS, er liest die nicht vor. Das nützt mir gar nichts. Dann brauche ich auch keine Sprachsteuerung. Dann geht's schneller, wenn ich das Teil einfach klick und dann habe ich das SMS geöffnet, ja. Oder was soll denn das Mist? Ich hab das schon mal gesagt. Ja, manchmal ist es einfach ineffektiv. Manchmal ist die Spracheingabe einfach ineffektiver, als wenn man das schön arrangiert hat für Funktionen, die man sowieso ständig braucht. Zack, zack, zack, zack, zack und fertig. Ja. Ja, so ist das. Also ihr merkt schon, es ist ein richtig großer Haufen Verwirrung. Ja, das hätte ich fast schon wieder Mist gesagt. denn ich brauche das Google Home. Übrigens, genau, noch ein wichtiger Grund ist, dass das Mikrofon, das im Smartphone eingebaut ist, ist einfach nicht gut genug, wenn man weiter als einen Meter weg ist. Ja, da muss man brüllen, da muss man kreischen, da muss man in die Richtung reden. Das geht so nicht. Ja, deswegen hat zum Beispiel Alexa, also Amazon Echo, auch mehrere Lautsprecher drin und genauso wie das Google Home System. Das sind, glaube ich, 6 Lautsprecher angeordnet ringsrum. Nichts Lautsprecher, Mikrofone angeordnet ringsrum. Ja, so dass man auch, dass es auch richtig aufgenommen wird, ja, und dass man da ganz normal dann reden kann und das Gerät erkennt es und dass man da nicht rumschreien muss oder es nicht richtig funktioniert, wenn man ein bisschen weg ist, ja. Klar, ich kann es natürlich schon verstehen, wenn man das mit dem Smartphone Mikrofon machen würde, ja, dann hätte man mehr Hintergrundgeräusche drin als sonst was. Ja. Ich meine, manchmal geht's, aber da muss es schon ziemlich ruhig sein. Und das ist einfach alles nichts. Ja, deswegen sind diese Hardware-Geräte haben schon eine ganz wichtige Funktion, wenn man die daheim auch wirklich nutzen will. Und ich sehe, wie gesagt, daheim eigentlich auch den einzigen Punkt, wo man das wirklich vernünftig nutzen kann. Außer vielleicht noch im Auto. Ja. Da nutze ich das auch hin und wieder mal für die Navigation zu steuern beispielsweise. Da macht es auch Sinn. Aber auch da hat man schon das große Problem beim Lautsprecher oder beim Mikrofon vom Smartphone, ja, hat man ein ganz großes Problem, dass man eben recht laut reden muss, laut schreien muss. Auch wenn man die Musik aus hat, die Fahrgeräusche dann muss man halt schon seine Stimme erheben und das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja, weil ich kreische eigentlich nur rum, wenn ich wirklich wütend bin. Ja, dann schreie ich rum, aber ansonsten eigentlich nicht. Außer vielleicht, wenn ich hier den Netcast aufnehme, dann schreie ich schon nochmal rum. Ja. Aber da bin ich auch richtig aufgeregt. Ne. Ja. Gut, also Google, beweg deinen Arsch. Ja. Sonst seid ihr bald ein paar Kunden los, weil ihr habt gesagt, wie schön und toll die Zukunft ist mit den Assistants. Jetzt will ich diese Zukunft haben und wenn ihr sie mir nicht liefern kann, dann gehe ich woanders hin. Da klappt's dann mit den Assistants. Das Samsung S8 hat keinen Display-Defekt. Ich habe euch ja gesagt, da wird beim S8, ja, wird ja alles ganz genau beobachtet. Ja, bisher gab es noch keine Berichte, dass eins abgefackelt ist, was ja schon mal sehr positiv ist. Aber man probiert natürlich einen neuen Skandal, ja, versucht man natürlich da auf jeden Fall zu bekommen. Die Presse ist da arg hinten dran her, ja. Und dann kam auf einmal die große Nachricht, ne? Display-Defekt bei vielen Samsung S8-Geräten. Rotstich hat es drin. Wahnsinn. Oh nein, ja. Was hat Samsung gemacht? Alles in die Nesseln gesetzt wieder. Ja, ganze Produktionsserien mit Rotstich. Das darf nicht sein. Ja. Aber falsch. Entwarnung, kein Problem. Ja, es ist eben kein Display-Defekt. Das ist nur eine Einstellungssache. Es gibt eine Farbkalibrierungsfunktion im Samsung S8 in den Einstellungen. Ja. Dort könnt ihr das aufrufen, könnt das Display neu kalibrieren. Ja. Offenbar war das so, dass von Werk aus die Kalibrierung da nicht so richtig funktioniert hat. Ja, aus was vom Grund auch immer. Ich glaube, das ist auch jetzt schon behoben. Also die werden jetzt richtig kalibriert. Aber es ist kein Bug. Das ist einfach nicht richtig kalibriert. Und das kann man selbst einfach machen. Ja, und kann das dann eben, also diesen Rotstich einfach wegmachen. Das ist übrigens eine interessante Geschichte. Damit ist es möglich, dass man selbst nach seinen eigenen Vorlieben die Displayfarbe einstellen kann. Denn das ist oftmals ein Problem. Manche Leute empfinden zum Beispiel bei diesen Super AMOLED-Displays oftmals, dass es so mehr so bläulich, so also ein Blaustich hat. Und das ist gar nicht so schön. Andere finden eben, dass die Displays nicht ausgewogen sind. Die Farbtemperatur ist einfach nicht schön. Ja. Und das kann man sich dann selbst so einstellen, wie man das gerne hätte. Weil manche Leute mögen das eher Richtung Rot verschoben als Blau verschoben. Ja. Andere sind bei der Definition, was ist weiß, ja, sehr penibel. Und ich kann das schon teilweise nachvollziehen. Ja. Aber so kann man das dann so einstellen, wie man das gerne hätte. Das finde ich eigentlich immer gut. Der Grundwert, wie gesagt, ist wohl bei einigen nicht korrekt eingestellt worden, so dass es dann eben deutlich ins Rötliche ging und dann, ja, hat die Prestat das gern genutzt, um hier einen Display-Defekt herbeizureden. Hoffentlich kriegen die Leute auch mit, dass es eben kein Defekt ist, sondern nur eine Farbkalibrierungssache. Ja. So, HTC, da habe ich gedacht, die Woche, Moment mal, 1. April, der war doch schon, ich wusste gar nicht, dass der 1. Mai, oh, heute ist ja der 1. Mai, ah ja, genau, deswegen ist wieder im Haus so laut, meine Fresse, Mensch, so, auf jeden Fall, ich dachte, es sei wieder 1. April, da will HTC mit so einem Squeeze Phone da rauskommen. Squeeze Phone, ja, also die Ränder, ja, von diesem Smartphone kann man da quetschen. Was für einen Sinn das haben soll, ja, das weiß ich allerdings auch nicht. Und, naja, vielleicht, dass es besser in der Hand liegt, kann ich mir vorstellen, ja. Nein, eben nicht, sondern da werden Funktionen festgelegt auf der Seite und dieses quetschbare, so einen quetschbaren Rahmen gibt's da. Und je nachdem, wo man quetscht, ja, werden dann Funktionen aktiviert. Es ist offenbar denen ihr Ernst, ja, das ist offenbar denen ihr Ernst, ich bin total entsetzt, ja, aber okay, wenn es denn so sein muss, ne, das HTC U11, also U11, ja, HTC U11 wird das heißen, 5,5 Zoll QHD-Display kommen, Snapdragon 835, 4 GB Speicher, und 64 GB interner Speicher, 12 Megapixel Kamera, Ultrapixel Kamera und eine 3000 mAh Batterie drin, also Akku. Die Daten hören sich ja ganz, ganz vernünftig an, aber mit diesen pressbaren Rahmen, ich meine, sind die noch ganz dicht? Das gibt doch das totale Chaos. Ich glaube, die Leute sind einfach nicht für diese Haptik gemacht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ne? Wie ich damit dann was steuern soll. Die haben zwar hier in dem komischen Promo-Video alles Mögliche hier gezeigt, wie man das, also welche natürlichen Quetschfunktionen, ja, man da haben kann, aber oder was man alles eben quetscht und drückt und so, aber das ist irgendwie lachhaft. Also 16. Mai soll das vorgestellt werden. Natürlich will ich mir hier jetzt kein abschließendes Urteil erlauben, aber ganz ehrlich, das ist doch ein Witz, oder? Ja, hier quetschen, um SMS aufzurufen. Da quetschen, um was weiß ich zu machen. Oh nein. Irgendwie kommt das so vor, Hardwarehersteller auf der Suche nach der Differenzierung. Ja. Irgendwas machen, Hauptsache, ja, man setzt sich ein bisschen ab, macht irgendetwas, auch wenn es total unnötig ist, ja, um sich zu differenzieren von der Konkurrenz. Naja. Ja, Samsung-App gegen Texten und Fahren. Ein kontroverses Thema, ja. Do not text and drive. Also definitiv, wer Auto fährt, soll nicht tippen, soll nicht schreiben. Das dürfte eigentlich jedem Menschen mit gesundem Verstand klar sein, ja. Und allen anderen, die während des Autofahrens bewusst SMS, also richtig SMS tippen oder Nachrichten schreiben, also da frage ich mich, ob die geeignet sind, ein Kraftfahrzeug überhaupt im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Sprich, ob die nicht einen Führerschein abgeben sollten. Ja, ganz ehrlich, da muss knallhart auch durchgegriffen werden. Aber wie immer wird es falsch aufgenommen. Ja, und dann werden solche Gesetze gemacht, wie zum Beispiel, dass man das Handy auch nicht mehr bedienen kann als Navigationsgerät im Prinzip. Ja. Oder eben Sachen nicht machen darf, die man am Autoradio machen darf. Nur, weil das ist kein Autoradio, das ist ein Smartphone. Aber heutzutage ist eben das Smartphone Navigationsgerät, Autoradio, Musikplayer, alles ist das Smartphone, alles. Ja? Und trotzdem ist es ein Unterschied, ob ich jetzt auf das Display vom Smartphone einen Button drücke oder einen Button drücke auf dem Display vom Auto, ja, wer ein modernes Auto hat, weiß, ja, das ist ein Touchscreen-Display und das ist genau dasselbe eigentlich wie beim Smartphone-Display, ne? Nur, das ist eben im Auto integriert und das ist Smartphone und das ist erlaubt und das ist nicht, ne? Essen im Auto ist erlaubt, Zigaretten rauchen im Auto ist erlaubt, ja, also ihr merkt schon, sinnlos ist irgendwie so die Mutter der Gesetzgebung in der Bürokratie, ne? Das ist irgendwie boom. Ja, so, jetzt müssen wir was machen und wir machen es genau falsch. Ne? Aber Samsung will jetzt mit einer App sicherstellen, dass man eben nicht tippen kann, wenn man sich bewegt. Also ähnlich zum Beispiel auch wie mit dem Pokémon Go, ja, dass man kein Pokémon Go spielt, wenn man sich schnell bewegt. Das wird ja erkannt. Und dann muss man bestätigen, dass man ein Passagier ist und erst dann würde Pokémon funktionieren. Ja. Und genau das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Die können hier alles machen, was sie wollen. Ja, ist mir vollkommen egal. Aber ich will die Funktion abschalten können. Und ich hoffe, ich habe da nämlich gehört, dass in der EU geplant ist, eine Richtlinie durchzuführen, dass wenn sich das Smartphone bewegt, also wenn man sich bewegt, mit der und der Geschwindigkeit, ja, dass dann eben das nicht mehr möglich ist, irgendwas zu benutzen, das Smartphone zu benutzen. Ja, also das würde ja bedeuten, dass wenn ich dann als Beifahrer mit jemandem mitfährt, dass ich mein Smartphone nicht benutzen kann. Ne? Also deswegen ist es mir vollkommen egal, was da gemacht wird, aber ich will die Funktion abschalten können. Ganz einfach, weil ich nämlich oft als Beifahrer unterwegs bin. Da bewege ich mich auch mal sehr schnell. Oder im Zug, da bewege ich mich auch mal sehr, sehr schnell. Ja. Und dann möchte ich aber mein Smartphone benutzen können. Und zwar ohne alle 2 Minuten, ja, gesagt zu bekommen, dass ich mich schnell bewege und dann wieder bestätigen muss. Nein, ich will das abschalten können, damit ich nicht genervt werde damit. Ja. Ich mache das nicht beim Fahren, aber ich will, wenn ich mitfahre, auch nicht genervt werden dadurch. Und da sehe ich schon wieder große Probleme kommen. Ich hoffe, dass diese Samsung-App dann, falls die Standard werden sollte in den Samsung-Geräten, dass die dann eben auch abschaltbar ist, beziehungsweise deinstallierbar ist. Und hier in den, ist es mal wieder so, dass das eben wieder so 2 Seiten hat, ja. Also ich bin da nicht so begeistert, weil das kann leicht eskalieren, ja. Wenn man das nicht mehr ausschalten kann, dann war es mit der Benutzung vom Smartphone als Beifahrer im Auto. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ja? Da muss ich mal das Gelabere vom Fahrer auch noch tatsächlich anhören. Das geht gar nicht. Ja. Jo, Tech-Redaktionen im Tiefschlaf. So könnte man eigentlich meinen, wenn man so die Nachrichten verfolgt, jetzt mit dem Pixel, mit den Pixel-Support-Fristen. Ich weiß nicht, haben die eigentlich gepennt, als das Google Pixel rauskam? Da hat es auf der Google Store-Seite klipp und klar gestanden, ja, wie da die Service-Zeiten sind. Ja. Das heißt also 2 Jahre reguläre Updates und 3 Jahre Sicherheitsupdates. Das hat dort schon gestanden, vom ersten Tag ab. Ende. Jetzt neue Nachricht. Google bestätigt, ja, Nexus und Pixel Devices, ja, wann die Supports auslaufen sollen. Also wann der Support auslaufen soll, wann keine Updates mehr garantiert sind. Und wohlgemerkt auch das Wort garantiert. Also es gibt garantierte Updates, ja, bis Oktober, bis Oktober 2019, ja, und eben 1 Jahr länger, also bis Oktober 2020 Sicherheitsupdates, so. Die Nexus-Geräte, da hat es wahrscheinlich nicht dran gestanden, Nexus 6 und Nexus 9, Oktober 2017, also das ist bald soweit. Ja. Und Nexus 5X und 6P bis September 2018. So. Das heißt also, die Garantie dafür läuft aus. Also kein Problem. Ja. Könnte auch durchaus noch weitergehen, aber die Sache ist halt die, dass sich Google nicht immer festlegen kann, ja, weil wenn die ein super neues, geniales, geiles System machen wollen, ja, wenn sie sich irgendwann mal wieder zusammenreißen, dann ist es eben, wäre es eine absolute Bremse, wenn die garantieren würden, dass es dieses neue, super geile System auch für ein 2 Jahre altes Smartphone gibt. Ja, das geht einfach so nicht. Da müssten die sich zurückhalten, müssten die das System zurückhalten dafür. Und das kann man einfach so nicht machen. 2 Jahre sind schon recht heftig, muss ich sagen. Wenn man angesichts dieser Entwicklung dann das macht. Im Prinzip könnte es durchaus sein, dass Google Systeme dann zurückhalten muss, weil sie garantiert haben, bis Oktober 2019 gibt es reguläre Updates. Ja. Und dann wird eben die Entwicklung langsamer gemacht. Vielleicht eben liegt schon ein Update quasi vor, man weiß es nicht, ja. Und das wird dann verhindert, bis dann eben dieser Support ausgelaufen ist. Und dann bringt man zum Beispiel erst ein rund erneuertes System raus. Ne? Zusätzlich ist natürlich auch, muss man natürlich auch aufpassen, dass ja auch immer wieder neue Geräte nachkommen, wo dann auch immer wieder das verlängert wird sozusagen. Ja, also nicht die ursprüngliche Sequenz, aber da müssen wir dann immer aufpassen. Ne? Also ist schon nervig, muss man ganz klar sagen. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt auch dann nicht ganz so ärgerlich, wenn man sich so ein Gerät holt, dass man vielleicht gleich auf da wieder da steht und keine Updates mehr bekommt. Aber wie gesagt, die große super Neuigkeit hat schon von Anfang an auf der Seite von vom Google Store gestanden, wenn man sich das angeguckt hat. Da hat immer drin gestanden, 2 Jahre reguläres Update, 3 Jahre Security Updates. Was da jetzt die große News sein soll, ich weiß es nicht. Das müssen wohl die Tech-Redaktion gefragt werden, die offenbar da nur auf Bestellung geklickt haben und nicht mal gelesen haben, welch geniale Formulierung, Werbung und alles mögliche für das Google Pixel im Store zu sehen war. Ja. Naja. Gut, langsam geht's in Richtung Google I.O. 2017. Ja, vielleicht deswegen auch so diese Flaute die Woche über. Ich erwarte, dass es nächste Woche auch nicht so wirklich viel News gibt. Und es deutet alles darauf hin, dass die Google I.O. Sehr, sehr interessant werden könnte. Nicht so sehr hardwaremäßig, ja, als softwaremäßig. Und ich werde noch warten, natürlich klar, bis zur Google I.O. und dann werde ich sehen, was da mit Google Home in Europa jetzt los ist. Ich will ein definitives Datum haben, ja, auf den Tag genau. Oder ich werde auf den Assistant von Amazon umschwenken. Ja. Da der im Moment immer noch mehr kann als der Google Assistant, muss ich ganz klar sagen. Ja. Und da die Vorteile, die eigentlich sollten im Googleverse vorhanden sein, das heißt, weil ich ja dort meine ganzen Daten habe, sind bisher noch überhaupt gar nicht zum Tragen gekommen, weil die meisten Daten von dem Google Assistant gar nicht abgefragt werden können. Ja. Also mit Google Home kann man bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal einen Termin im Kalender eintragen. Das darf ja nicht wahr sein. Also unglaublich. Ja, die Hardware, was war er denn eigentlich, der Mann, der von Amazon abgeworben wurde, vor 6 Monaten, um die Pixel-Geräte und das Google Home eben nach vorne zu bringen, ja, und bei der Entwicklung zu helfen. Ich weiß es nicht, also da war jedenfalls in der Hardware-Abteilung, im Produkt, in der Produktentwicklung. Da war jedenfalls dieser Foster, hat er sich genannt. Wie heißt denn der mit Vornamen? Keine Ahnung. Doch, David Foster. David Foster. Ja, genau. Der ist vor 6 Monaten von Amazon zu Google gewechselt. Und jetzt geht er wieder. Ja, nach nur 6 Monaten geht er wieder. Was war denn da der Hintergrund? Ja, keine Ahnung, weil vielleicht Google Home immer noch hinten dran hängt und die Pixel-Geräte nicht geliefert werden können, die bestellt werden. Oder ich weiß es nicht, ne? Ich meine, das ist ja nicht seine Schuld, aber es ist schon ein bisschen komisch. Oder er hat einfach keinen Bock mehr, weil er sagt, ja okay, und wenn die es nicht auf die Reihe kriegen, die Pixel-Geräte auszuliefern und auch das Google Home nicht auf den Markt zu bringen in der Welt, dann muss man mal woanders umgucken. Ne? Oh, ich weiß es nicht. Man weiß auch nicht genau, wer jetzt gekündigt hat. Interessant allerdings ist, dass Rick Osterloh, der verantwortlich für die Hardware-Abteilung, dort gesagt hat, also diese Stelle wird nicht mehr neu besetzt werden. Also der dem seine Position ist quasi ersatzlos gestrichen worden. Was immer das auch heißt. Offenbar braucht man den jetzt nicht mehr. Ja, gut. Bewertung überlasse ich mal euch. Keine Ahnung, aber es ist schon bedenklich. Ja, gut, jetzt wollte zwar sagen, ursprünglich, dann gucken wir mal, ob der Nachfolger da vielleicht Google Home ein bisschen auf Trab bringt. Aber nee, es gibt ja gar keinen Nachfolger von ihm. Also, tja, so ein verspreche ich mir jetzt nicht unbedingt viel davon oder überhaupt was davon. Bei Google steigt der Nicht-Werbeumsatz dank des Google Pixel. Hat Google jetzt drastisch zugelegt bei den Hardware-Geschäften. Allerdings gibt es auch noch ein paar andere Hardware-Produkte. Natürlich der Chromecast, logischerweise. Und auch ja, die VR-Brille gehört dazu sicherlich und einiges andere. Die ist stark angestiegen, ja, ein 49,4% Sprung, ja, zu einer 3,1 Milliarden Einnahmegrenze. Das ist schon nicht schlecht. Ja. Also da macht jetzt Google auch tatsächlich Einnahmen, generiert auch tatsächlich Einnahmen, macht da tatsächlich Gewinn durch den Verkauf von Hardware. Ja. Wer hätte das gedacht? Normalerweise ist ja das Kerngeschäft bei Google eben die Werbung, ja, die Online-Werbung. Und das ist immerhin beachtlich, ja. Ich sage ja auch nicht, dass Google da im Hardware-Bereich jetzt alles falsch macht, ja. Der Erfolg des Google Pixel hat mich ja selbst sehr verwundert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Gerät zu einem so schlechten Preis, muss man sagen, ganz klar, dass das zu erfolgreich wird. Aber ich hab auch gedacht, dass so, ja, oder vielleicht ist es ja auch nur in Europa die Mentalität so, dass aber weltweit auch der hohe Preis die Konsumenten abschreckt. Aber offenbar ist es kein Problem für die Leute, Tausende von Euro auszugeben für ein Smartphone. Ja. Also da hätte ich mich jetzt verrechnet und Google hat alles richtig gemacht, klar, aber jetzt hakt's halt da mit dem Assistant und mit dem Google Home meiner Meinung nach ziemlich stark. Und wo ist die versprochene Funktion? Ja, the Promised Land, wo ist es? Ja? Nix. Alles ganz normal. Google Assistant lernt lernt gar nichts. Ja? Wie gesagt, ich bezweifle das mittlerweile sogar, dass es lernfähig ist. Ja, das ist vielleicht nur Marketing-Gag gewesen. KI in your butt. Ja? Ganz ehrlich. KI muss erstmal bewiesen werden. Ja, du kannst ja auch nicht hingehen und kannst sagen, hier, mein Taschenrechner hat KI. Ja, warum? Wenn ich eine Zahl eintippe, dann bringt das Ergebnis. Ja. Also das ist ja Schwachsinn, sowas. Und so habe ich das Gefühl auch. Hier, Google Now gab es die ganze Zeit, jetzt ist Google Assistant KI und jetzt, was kann Google Assistant? Was lernt denn der? Ja. Ich kann ihm nicht sagen, wenn ich jetzt wenn ich jetzt Informationen haben will von der NFL, dann sollst du mir nicht irgendeine NFL-Seite zeigen, sondern du sollst mir die Ergebnisse vorlegen. Ja. Ja. Und wenn ich ihm das dann sage und dann wird das nächste Mal machen, das nenne ich lernen. Ja. Aber nicht dann die nächsten Google-Ergebnisse. Ja. Nein, bitte lese mir die Google-Ergebnisse vor. Ich kann eine Suche dafür ausführen. Was soll das? Ne? Egal. Okay, ich weiß schon wieder ab. Also, trotzdem im Hardware-Bereich hat Google durchaus zugelegt und das ist doch ein recht beachtlicher Erfolg, zumal man ja sehr skeptisch war und Google hier das nicht zugetraut hätte, das mit Hardware irgendwie Geld zu machen. So, ich komme jetzt zu den Community-Meldungen oder zu der Community-Meldung. Da hat Moment. Genau, ja. Da hat der Andreas noch geschrieben. Moment, ich muss gerade mal hier. So, die Sortierung ein bisschen ändern. Ja, genau. So, da hat der Andreas geschrieben. Ach ja, ein kleiner Nachtrag zum Z-Play, also zum Moto Z-Play. Was mir fehlte und wie ich es gelöst habe und warum ich von Huawei sehr enttäuscht bin. Ich wollte ein Nougat-Phone mit USB-C und Dual-SIM. Und habe mir zuerst das Huawei P9 gekauft. Mega geile Kamera, aber der Akku 7 Stunden und er war leer. Mit dem Z-Play schaffe ich mindestens 18 Stunden. Nur das Huawei P9 hatte die Möglichkeit, Dual-Apps zu nutzen, also WhatsApp für beide SIM-Karten zu installieren. Mein Xiaomi, das ich vor dem Huawei P9 hatte, konnte sogar zwei getrennte Bereiche am Handy erstellen. Beim Moto Z-Play ging das nicht, aber ich arbeite beruflich schon lange mit Mirador zusammen. Das ist ein MDM-System, auch gratis bis zu gewissen Funktionalitäten und dort gibt es jetzt Android for Enterprise Container. Damit habe ich einfach einen mit den Google Play Services einen Work-Container aufgemacht und dort drin WhatsApp und alles andere, das kein Multi-User kann, wie Handyparken-Firma privat, nochmals installiert. Das ist ja richtig kompliziert. Und wenn ich hier schon am Erzählen bin, beim Huawei P9 hat man in den ersten 3 Monaten einen Gold-Support, der auch den Austausch von dem Gerät regelt. Hier gab es massive Probleme, viele Lügen, falsche Zusagen. Ich habe das Handy schon wieder verkauft, aber es ist schon zwei Monate her, seitdem ich eine Antwort erhalten sollte. Also meine Empfehlung, kauft euch kein Huawei. Oder wenn, dann hofft, dass ihr niemals Probleme damit bekommt. Der Support ist echt schlecht. Einzig, was sie können, ist an Partnerfirmen für die Reparatur zu verweisen. Wegen dem Mi Band 2, das du ja in deinem letzten Podcast erwähnt hast, ich habe die Uhr von Xiaomi oder Huami, wie die eben heißt, und die ist gar nicht schlecht. Mir fehlt nur die Anbindung an diverse Apps. Okay, also zunächst mal, ich habe auch schon gegenteilige Aussagen von Huawei gehört. Also ein Bekannter von mir hat jetzt einen Huawei, der ist super zufrieden damit, ist total begeistert. Ja, aber okay, ich meine, da hat natürlich jeder seine Erfahrung. Ich muss sagen auch, das Problem, das ist ungefähr so wie das Problem, das ich habe mit der japanischen Tastatur. Ja? Das ist durchaus ein Problem, aber es ist halt jetzt nicht etwas, wo wirklich so extrem. Also mich wundert es wirklich, dass Xiaomi überhaupt so eine Funktion hatte. Ja, oder dass es sogar eben 2 getrennte Bereiche erstellen kann. Mir ist es sehr suspekt, sowas natürlich, ganz klar. Dual-SIM ist gut, ja, brauche ich nur nicht. und die Trennung Work und Privat stellt sich halt bei mir erst gar nicht. Ja, und es wird auch bei den meisten eben auch nicht so der Fall sein. Ja. Von daher hast du natürlich schon ein großes oder ein ganz spezielles Problem, das du aber hier mit diesem Moto Z auch gut dann hinbekommen hast, mit diesem Programm. Das ist natürlich schon eine komplizierte Geschichte, das muss man sagen. Enterprise Container, aber zumindest funktioniert's mal, ja. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja nur ein einziges Problem gehabt mit dem Huawei P9, nämlich, dass der Akku so schnell leer war, richtig? Andererseits war ja eigentlich ganz gut, ne? Gut, das mit dem Support ist eine Sache, das hast du eigentlich bei jedem Anbieter. Wenn du mal was hast, wirst du ein Problem haben, ja, bei den Firmen, gerade im Smartphone-Bereich, da ist es nicht ganz so ohne, weil die verweisen dich normalerweise an den Händler, ganz klar. Und das ist auch die Stelle, wo in Deutschland ja die Garantie ausgeübt wird, sozusagen. Es gibt zwar diese, wie du ja geschrieben hast, Gold-Support-Dinger, wo dann der Service auch direkt über den Hersteller geht, aber das ist meistens schlecht. Und wenn du mal guckst, was da von ehrlichen Apple-Usern geschrieben wird, im Internet zum Beispiel für den Support von Apple-Geräten, da gehen einem die Haare hoch, da bist du erstmal sowieso schuldig. Ja? Also du hast das Gerät sowieso vorsätzlich kaputt gemacht, überhaupt. Ja? Da muss man schon einen ziemlich langen Atem haben, um da seine Sachen einfordern zu können. Ne? Da reicht ja schon, ich sag jetzt nichts über den Home-Button und so. Ne? Aber es ist auf jeden Fall generell ein Problem mit dieser Geschichte Support, und da würde ich also bei keinem Anbieter drauf zählen. Ja. Wirklich bei keinem. Ich meine, was ich jetzt gehört habe, ist, dass der Support bei einem Google Pixel recht gut sein soll. Das kann ich mir auch vorstellen. Das hat sie auch integriert auf der Oberfläche sozusagen, was einem natürlich besonders viel nützt, wenn das Handy nicht funktioniert. Ne? Wieso man dann an die Oberfläche kommt, aber egal. Jedenfalls, da funktioniert das relativ schnell und kulant. Warum? Ganz klar, das ist ein neues Gerät gewesen und die wollen da keine schlechte Presse haben, von daher machen sie gleich alles. Ja, ist genauso, wie wenn ich mit meinem Prius ins Autohaus komme. Ja, ich krieg dort alles, was ich will. Ja, ich krieg dort vieles kostenlos, was andere bezahlen müssen. Ja, weil der Prius das Aushängeschild ist von Toyota, und da wollen die überhaupt keine negativen Schlagzeilen haben. Ja. Und so ist es nun mal, sorry. Aber das ist halt nur nur bei bestimmten Sachen, bei bestimmten Produkten so. Ja, und Hersteller schenken sich da nicht viel. Aber lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall vielen Dank für den Hinweis zum Z-Play. Und es ist natürlich klar, dass nicht jedem jedes Smartphone gefällt. Ja, das ist klar. Also du hast ja zum Beispiel die technischen Daten überhaupt gar nicht berücksichtigt. Eigentlich kann man ja das Huawei P9 mit dem Z-Play gar nicht vergleichen. Ja. Aber so ist es nun mal. Es ist halt eben für jeden was anderes wichtig. Und genau deswegen ist es ja gut, dass es so viele verschiedene Geräte gibt. Ja. Aber was ich wirklich nicht jetzt unterschreiben kann, ist, dass man jetzt keine Sachen mehr von Huawei kaufen soll. Also das, ich geb hier gern deine Meinung da weiter natürlich, klar. Aber dem kann ich nicht zustimmen. Ja, also da wären andere Firmen noch eher zu nennen, wo man nicht davon kaufen soll. Ja. Aber selbst das mache ich nicht. Ne. Ja, okay, also beim letzten noch, das Mi Band 2, ich glaube, ich habe dich da ein bisschen missverstanden. Ich habe nämlich einen Artikel rausgesucht oder eine App rausgesucht, wo man die Anbindung an verschiedene Apps besser machen kann, aber ich glaube, du meinst die Anbindung an diese Uhr, was du mit Yuami sagen willst, weiß ich nicht genau, also diese Uhr von Xiaomi. Ich habe aber für das Mi Band 2 ja, was Interessantes gefunden, und zwar nennt sich das Tools and Mi Band. Ja. Das geht für das Mi Band 2, Mi Band Color, Mi Band White 1A und Mi Band Pulse S 1S. Ja, für diese Geräte kann man das nutzen. Und damit kann man sehr, sehr viele Sachen machen, die mit der Original Xiaomi Software nicht funktioniert. Mit dem Mi Band 2. Beispielsweise kann man verschiedenen Apps auch spezielle Icons zuweisen, etwas, was sehr nervig ist ohne dieses Programm. Ja, dann kommt einfach nur das App-Icon, irgendein App-Icon, außer die ganz wenigen, die eben jetzt von Xiaomi erkannt werden. Ja. Man kann sich sogar einstellen, dass man nur bestimmte SMS-Benachrichtigungen bekommen will, zum Beispiel, nur von bestimmten Nummern. Ja. Man kann, und das finde ich eins von den interessantesten Sachen, man kann sich tatsächlich die Nachrichten jetzt auch dann anzeigen lassen, weil so geht ja nur, okay, hier gab es irgendeine Benachrichtigung von dieser App. Ja. Oder eigentlich, es gab eine Benachrichtigung von einer App. Ja? Und hier wird dann auch tatsächlich eingeblendet, also die Nachricht eingeblendet. Auf dem Mi Band. Das finde ich sehr, sehr genial, dass das geht. Es gibt noch so viele weitere Funktionen, die da eingestellt werden können. Powernap beispielsweise, Powernap-Feature, ja, also für kurze, schnell mal eine Runde zu schlafen, kurz Augenpflege zu betreiben. Ja. Man kann jetzt auch kontinuierlich die Herzfrequenz messen. Natürlich braucht es viel Strom, ganz klar, aber man kann damit sogar seine Herzfrequenz über den ganzen Tag über verfolgen und nachts auch. Das ist sehr, sehr interessant. Und ja, also so viele Geschichten, die da zusätzlich gemacht werden. Tasker-Anbindung, Automate und Lokal-Support, ja, dass man also bestimmte Funktionen ausführen kann, ja, und. Es ist wirklich extrem viel an Funktionen, die man damit nutzen kann, aber die App kostet 2,99 €, das ist mehr als angemessen für diese sehr starke Aufwertung dieses Mi Bands, also da kann man so viel Sachen mehr machen damit, ja, und ich weiß gar nicht, ich muss da mal gucken, ich habe die noch nicht ausprobiert, jetzt muss ich noch machen, die nächste Woche über. Ich glaube, da ist auch diese Beschränkung, dass man mehr als 5 Apps nutzen kann, weg, oder man kann sie zumindest einfacher einen ausschalten. Das ist ja auch so eine Sache gewesen, also man kann maximal 5 Apps die Notifications einschalten. Ja. Und das nervt dann doch schon ein bisschen mehr. Ich habe deutlich mehr Apps, von denen ich gerne Benachrichtigung hätte. Ne? Wie gesagt, die Auswahl der Icons ist auch sehr, sehr schön, dass das geht. Und ja, also insgesamt ein super Tool. Ist aber eben fürs My Band 2, ich habe es zu spät gesehen, ich wollte es aber jetzt trotzdem noch erwähnen, für die Uhr würde das wahrscheinlich nichts bringen. Weiß allerdings auch nicht, was du mit der Uhr jetzt meinst, mit der App-Anbindung, weil müsste doch dann Android Wear haben. Richtig, da müsste es eigentlich mehr geben. Kannst du ja vielleicht nochmal erklären, was du damit genau meinst, und dann kann ich nochmal gucken. Gut, also danke für diese Nachricht, und ich komme jetzt zur App der Woche am Schluss. Bei mir wurde es Hyper Heroes. Ja, ein schönes, ja, interessantes Game. Marble-like RPG ist das. Was das bedeutet? Ja, eure Charakteren, die greifen etwas anders an als normalerweise. Und zwar werden die so, naja, so geschnalzt, ja, wie eben so eine Kugel, und die prallen dann an der Bande und an den Gegnern ab. Ja, und wenn man das geschickt macht, kann man eben einen ganzen Haufen Gegner Schaden zufügen, statt nur einem. Ja. Wenn man es eben so einen Winkel macht, dass das dann wupp von einem Gegner zum anderen eben drauf gefeuert wird, ja, also abprallt. Das ist ein ja, schon ein neues Konzept meiner Meinung nach. Ja, also wie gesagt, so das Art Murmelspiel in einer vollkommen neuen Dimension mit Charakteren, die ihr auch natürlich wieder aufpimpen könnt, ohne Ende, ganz klar. Es gibt einen Multiplayer-Game-Modus, ja, wo ihr mit Bekannten spielen könnt beispielsweise, oder auch im Koop-Modus die Gegner bekämpfen könnt. Auch PvP-Duelle ist möglich. Und der Ablauf ist, ihr habt ja verschiedene Stellen, Welten oder Ähnliches, wenn ihr so wollt, und dort könnt ihr dann kämpfen. Wenn ihr den Bossgegner jeweils dort besiegt habt, geht es dann weiter. Der Anfang ist recht einfach, man kommt also ohne Probleme weiter in die nächste Runde. Ja, das wird dann aber auch immer schwieriger. Man muss die Charaktere immer wieder neu aufrüsten. Im Hintergrund in der YouTube-Version seht ihr das Spiel auch laufend schon. Ja. Und da könnt ihr halt dann entsprechend die Charaktere durch verschiedene Statuspunkte, also sogenannte Skillpunkte, ja, könnt ihr die aufwerten, aber auch durch Rüstung, die ihr unterwegs bei Kämpfen findet oder auch käuflich erwerben könnt, aufpimpen, ja, so dass da wieder ein schier unendlicher Pool an Möglichkeiten für euch zur Verfügung steht, um eben eure Charaktere stärker zu machen, damit ihr immer weiter kommen könnt. Natürlich ist es klar, ab einem gewissen Punkt müsst ihr sehr, sehr viel Zeit investieren, und das ist dann natürlich der Punkt, wo die Firma dann gerne seht, wenn ihr eben In-App-Purchases macht. Das geht dann von 1,09 € bis 109,99 €. Das sind immer die Herzendinger, um eben Energie oder Ähnliches zu ergattern. Ich bin ja da etwas rigoros. Ich gebe normalerweise für Free-to-Play-Games kaum Geld aus oder kein Geld aus. Das Einzige, wo ich wirklich Geld ausgebe, war bei Pokémon Go oder ist bei Pokémon Go. Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr knausrig, ja, geizig. Allerdings, die Firmen blenden auch Werbung ein. Ja, und wenn ihr hin und wieder einen Werbespot anguckt, dann verdienen die Firmen auch daran Geld. Daran dürft ihr nicht vergessen. Und von daher habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Ja. Insgesamt macht es riesigen Spaß. Logisch, schon wäre es auch nicht App der Woche. Die Langzeitmotivation wird sich zeigen. Ich finde es sehr, sehr faszinierend im Moment, wie das abläuft mit diesen ja, murmelähnlichen Draufschießen der eigenen Helden. Ja. Außerdem kommen immer auch wieder neue Helden dazu, die ihr dann in eurer Party, ja, auswählen könnt. Ja. Im Moment habe ich zwar nur das Maximum von 4 Helden in einer Party, man kann aber auch sehr, sehr viel mehr Helden haben, dann auswählen, welcher Held eben jetzt da rein soll. Und wie bei einem echten Rollenspiel muss man natürlich gucken, dass auch alle Charaktere, die man nutzen will, auch trainiert werden. Ja, sonst bringt's nichts, wenn ihr jetzt auf einmal einen Gegner habt, wo der und der Charakter wäre besser jetzt, ja, aber wenn der nicht trainiert ist, könnt ihr auch nicht gegen einen starken Gegner einsetzen. Da müsst ihr dann erst wieder in anderen Levels diesen Charakter aufpimpen, damit er dann eben stark genug ist für diesen Gegner. Also so wie man es eben gewohnt ist, ne? Von den Rollenspielen allen Charakteren schön aufpimpen lassen, dann hat man seine Party und von dieser und dann kann man eben seine Kampfmannschaft sozusagen zusammenstellen von den ganzen Helden, die man hat. So ist das. Ja, ich bin begeistert davon aus dem Grund auch, weil das Spiel auch sehr, sehr gut läuft. Es hat keine, ja, sag ich mal, Stellen, wo es jetzt sehr langsam wird, außer vielleicht das Laden. Deswegen habe ich das mal im Video auch so gelassen, ja, und habe das nicht gekürzt, dass ihr mal seht, wie lange das dauert mit dem Laden. Ja. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich, aber da muss halt auch, müssen auch Serververbindungen aufgebaut werden, logischerweise. Da muss, da müssen Daten geschaufelt werden im Gerät, ja, und so weiter und so weiter. Von daher, ja, muss man wohl da durch. Im Spiel selbst allerdings, ja, geht eigentlich alles ruckzuck und flott von der Hand. Da gibt's keine Ruckler groß. Da gibt's keine Stellen, wo man warten muss. Ich glaube, das bei einigen Spielen muss man das ja auch schon kritisieren heutzutage. Ja. Aber hier, selbst mit einem jetzt Gerät, das schon ein bisschen älter ist, ja, gab's überhaupt keine Probleme damit, das flüssig und ohne Ruckeln im Spiel dann eben zu nutzen. Deswegen, auch so wie ich jetzt die Programmierung überblicken kann, ist es gut gelungen. Ja, es ist effektiv programmiert worden. Und ja, vielleicht noch zu einer Sache, eben schon erwähnt, also genau wie bei vielen anderen Spielen auch, braucht ihr zwingend eine Netzwerkverbindung, um zu spielen. Ja. Okay, für Multiplayer solltet ihr am besten in einem Wi-Fi-Netzwerk sein. Das wird empfohlen. Jo. Und da sagt nochmal jemand, es kommt keine guten Spiele aus Hongkong, ja, von wegen. Ne? Die Firma Ho King die Firma heißt 90KM Limited, 19KM Limited und ist im Ho King Commercial Center untergebracht, ja, in Hongkong. Und das zeigt einfach, auch gute Software kann aus Hongkong kommen, als ob wir da jemals dann gezweifelt hätten, ne? Ja, ja. Weniger schön ist, dass die Webseite ein Link ist zu der Facebook-Seite, um Himmels Willen. Ja. Jetzt habe ich da drauf geklickt. Nein, darf nicht. Naja, also. Hyper Heroes, Marple-like RPG, komischer Titel, super Spiel. Und irgendwie, ich habe da richtig Lust, so mit den Murmeln wieder da so zu spielen, so anzuschnippen. Ja. Boom. Habt ihr das auch gemacht, so die Glasmuren genommen, dann auf die Stirn? Nein, Entschuldigung, vergiss das, das ist nie passiert, ja, das ist nie passiert. Gut, dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Auf YouTube findet ihr die Community dazu, The Netcasts, ja, das ist die Seite bei YouTube. Und ja, vielleicht noch da noch ein kleiner Hinweis. Ich habe gesehen, wenn ich anonym reingehe auf YouTube und gibt The Netcast oder Netcast ein, da findet man die Seite ja gar nicht genau. Ja, The Netcast beziehungsweise dann Uncast noch dazu, dann findet ihr die. Das kommt daher, weil diese Seite noch nicht genug Views hat, ja, und noch nicht genug Likes und noch nicht genug Subscribe ist. Also Leute, wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, dann geht auf die YouTube-Seite, klickt dort mal so die Videos an, ja, ja, oder zumindest mal diese Folge zum Beispiel, ist ja auch wieder was Interessantes drin, dann subscriben, ja, also abonnieren, bitte, ja, ganz wichtig, und vielleicht auch mal so Ansonsten so die Videos liken, ja, Daumen nach oben, das kommt immer gut. Ja, und dann wird vielleicht auch das Suchergebnis etwas prominenter sein, weil das war ein kleiner Schreck, als ich das festgestellt habe. Also, wenn man da einen Netcast eingibt oben bei YouTube, findet man die Seite erstmal nicht. Ja. Bin ich schon auf einer schwarzen Liste oder sowas? Naja. Gut. Aber wie auch immer, ja. Die Links und Informationen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleingrünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. And volumes,